Seit sich unsere Blicke trafen, geht er mir nicht aus dem Sinn. Diese Sehnsucht seiner Augen zieht mich magisch zu ihm hin. Wie ein ewiges Versprechen, wie ein wahr gewordener Traum, ist er mir vertraut seit langem. Dabei kennen wir uns kaum. Seit sich unsere Blicke trafen, geht sie mir nicht aus dem Sinn. Diese Sehnsucht ihrer Augen zieht mich magisch zu ihr hin. Wie ein ewiges Versprechen, wie ein wahr gewordener Traum, sind wir uns vertraut seit langem, dabei kennen wir uns kaum. Doch bald schon wird sie mein sein, viel schneller schon. Wo selbst die Schatten Schatten werfen, da ist er mein Licht. Ein Strahl dringt durch die Finsternis, wenn er zu mir spricht. Ich liebe seine Stimme, sein mir doch so vertrautes Gesicht. Als werde ich